Von gewisser Seite wird man mir vorwerfen, ich hätte so lange Zeit hindurch geheuchelt, indem ich äußerlich als Katholik, Ordensmann und Priester lebte, während ich innerlich die religiösen Grundlagen für die drei Begriffe nicht mehr besaß. Zunächst erwidere ich, so glatt spielen sich bei derartigen Seelenerlebnissen die Dinge doch nicht ab, dass man mit Kalender und Uhr in der Hand Tag und Stunde bezeichnen kann, wann katholisches Denken und Fühlen restlos abgeschnitten ist und ein anderes, entgegengesetztes fix und fertig beginnt. Erkenntniswege ziehen sich stets in Kurven und Kehrschleifen hin, ähnlich wie Bergbahnen, die steile Pässe überschreiten und Gipfel erklimmen. Jahre, nachdem der Bruch mit Rom schon vollzogen war, habe ich noch katholische Anschauungen in mir entdeckt und mit ihrer Entfernung schwer zu tun gehabt. Muttermilch ist ein nachhaltiger Saft. Elternhaus und Erziehung sind gewaltige Mächte und 14-jährige Zugehörigkeit zum Jesuitenorden ist eine das tiefste Innere erfassende eiserne Klammer. Auch wo der Wille zur Lösung aller Bande und Hemmnisse schon längst vorhanden ist, liegt im Schwanken über Zeit und Art der Lösung nicht Heuchelei, sondern Unklarheit und erklärliche Rücksichtnahme. Ferner erwidere ich, die Heuchelei ist eine Sache, die einzig und allein ich mit meinem Gewissen abzumachen habe. Sie geht niemand anderen etwas an, denn keinem ist dadurch Unrecht geschehen. Meine Pflichten Dritten gegenüber habe ich, wie schon hervorgehoben, auch als heuchelnder Priester und heuchelnder Ordensmann bis zuletzt erfüllt. Für andere war ich bis zuletzt das, was ich ihnen zu sein schien. Was das lange Zögern mich gekostet hat, brauche ich nicht zu sagen. Ich kann es nicht einmal. Der jahrtausendealte Notschrei einer verzweifelnden Seele: Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr, Herr, erhöre meine Stimme, lag in den letzten Zeiten ständig auf meinen Lippen. Und wie habe ich ihn emporgesandt? Wie habe ich gerufen und gefleht? Die Sprache versagt, um die Not, in der ich gelebt, zu schildern. Und dabei hatte ich niemand, dem ich mein Elend hätte klagen können. Denn wie schon mehrmals hervorgehoben, Schweigen über meine inneren Kämpfe war notwendig, sonst wäre die Möglichkeit der Befreiung mir abgeschnitten worden. Es steht bei mir unzweifelhaft fest, dass, hätte ich gesprochen, die Tore eines Irrenhauses sich hinter mir auf Lebenszeit geschlossen hätten. Zahlreiche Mitglieder der deutschen Ordensprovinz sind während meiner Zugehörigkeit zum Orden hinter den Mauern eines in Belgien nahe dem Städtchen Diest bei Löwen gelegenen Irrenhauses verschwunden. Die Anstalt, ihr Name ist mir entfallen, gehörte einer Genossenschaft barmherziger Brüder. Staatliche Kontrolle bei Einlieferung fand nicht statt und so bot die Beiseiteschaffung unbequemer Individuen keine Schwierigkeit. Dem steht nicht entgegen, dass viele Jesuiten den Orden verlassen, ohne behelligt zu werden. Mein Fall lag anders. Ich war Priester und ich wollte nicht bloß den Orden, sondern auch die Kirche verlassen. Auch nur stillschweigendes Geschehenlassen der zweifelhaften Apostasie hätte dem Orden, zumal wegen des Namens, den ich trage, und wegen des Ansehens, das ich in weiten katholischen Kreisen schon besaß, ungeheuer geschadet. Weichherzig ist der Jesuitenorden nie gewesen, um seinen Ruf aufrechtzuhalten, schreckt er vor nichts zurück. Seine Moraltheologie wäre es ein leichtes gewesen, mich wegen meiner Ansichten als irrsinnig aufzufassen, und dieser Auffassung wäre die logische Folge auf dem Fuße gefolgt: Das bequem sich öffnende belgische Irrenhaus wäre mein lebenslänglicher Aufenthaltsort geworden. Solche Zukunftsaussichten mussten mir den Mund verschließen. Es war mir also unmöglich, auf sogenannte legitime Weise den Orden zu verlassen, das heißt, in der üblichen Form, um Entlassung nachzusuchen. Nur der illegitime Weg blieb übrig. Für diesen Weg musste ich Subsistenzmittel, musste ich Geld haben. Trotz Armutsgelübdes und Vermögensentäußerung war ich auch nach kanonischem Recht noch immer Eigentümer meines bei meinem älteren Bruder stehenden väterlichen Erbteiles. Rechtlich besaß ich also Vermögen und des tatsächlichen Besitzes war ich für die Zukunft gewiss. Aber augenblicklich konnte ich an mein Vermögen nicht heran. Denn hätte ich mich meiner Familie eröffnet, sofort hätte der Orden davon Kenntnis erhalten. Außerdem wären bei der ultramontan-jesuitischen Gesinnung meiner Mutter und meiner Geschwister die größten Schwierigkeiten und langdauernde Kämpfe die Folge gewesen, denen meine Nerven damals nicht gewachsen waren. Die Auseinandersetzung mit meiner Familie, auch die vermögensrechtliche, konnte nur geschehen, nachdem der entscheidende Schritt einmal getan war. Drei Zufälle kamen mir zu Hilfe. Als der Jesuit Fay, mit dem mich, soweit das im Orden überhaupt möglich war, eine Art freundschaftliches Verhältnis verband, nach Brasilien verschlagen wurde, bat er mich, bei Verwandten und Bekannten etwas Geld zu sammeln zur Anschaffung von Büchern für die brasilische Niederlassung. Einige hundert Mark, zwischen 400 und 500, hatte ich erbettelt und sie, wie ich das musste, dem Prokurator der deutschen Ordensprovinz, dem Jesuiten Kaluff, übergeben. Diese Summe musste mir jetzt helfen. Da ich sicher war, sie später aus meinem Vermögen zurückgeben zu können, fühlte ich mich durchaus berechtigt, sie in meiner Notlage an mich zu nehmen. Allerdings tat ich es mit einer Notlüge, indem ich dem Jesuiten Kaduff sagte, ich könne für das Geld die Bücher jetzt anschaffen. Ohne die Notlüge hätte ich es nicht herausbekommen. Aber ich kam nicht einmal dazu, fremdes Geld verwenden zu müssen. Ein zweiter Zufall ließ mich zu eigenem Gelde gelangen. Ich wurde nach Blühenbeck beordert, um von dort aus in dem nahegelegenen niederrheinischen Städtchen Goch einen Vortrag zu halten. Es war mein letztes öffentliches Auftreten in katholischen Kreisen an der Seite des Zentrumführers Lieber. Schwer genug wurde es mir, aber es erschien mir als glückliche Schickung. Blühenbeck war ja väterlicher Besitz. Dort war ein Rentamt meines Bruders, wo ich aus meinem bei meinem Bruder stehenden Vermögen Geld erheben konnte, das dann später bei der Auseinandersetzung von der mir zustehenden Gesamtsumme in Abrechnung zu bringen war und tatsächlich auch in Abrechnung gebracht worden ist. Nun hatte ich aber auch schon den eben erwähnten für den Jesuiten Fay gesammelten Geldbetrag. Ihn dem Prokurator jetzt wieder zurückzugeben, wagte ich nicht. Innere Aufregung und Unruhe waren so groß, dass der geringfügigste Umstand, die kleinste Zwischenfrage zur Entdeckung meines Zustandes und meiner Absicht hätten führen können. Und für mich stand Lebensfreiheit oder Lebensunfreiheit auf dem Spiele. So gab ich das Geld nicht persönlich zurück, sondern legte es in einen Umschlag, schrieb darauf für die brasilische Mission und ließ es bei meinem Weggange mit allen übrigen Papieren im offenen Schube meines Schreibtisches zurück. Die Befreiungsmittel hatte ich jetzt. Wie aber sollte ich die Befreiungsstunde herbeiführen? Der dritte Zufall zeitigte sie.